Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sollte ich im Fernsehen ein bisschen düster oder dunkler rüberkommen, so liegt das daran, dass gerade ein paar Sekunden bevor die Sendung anfing, hier ein Scheinwerfer geplatzt ist und wir uns hier mit Reservelicht ein bisschen aushelfen müssen. Aber wird schon gehen, hoffe ich. Werden wir schon hinkriegen. Ja, offene Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist die Christa. Christa ist 67, nicht 37. Hallo Christa. Ja, guten Abend, Domian. Christa. Ja, in ein paar Tagen 68. So. Aber trotzdem lässt mich dieses Thema, das gestern war, da hatte ich mich angemeldet schon, ja, in die Schlagzeilen. Das lässt mir mein Leben lang wahrscheinlich keine Ruhe mehr. Ja. Und zwar war das 1966. Ich war verheiratet, gerade 4 Jahre, und hatte 2 Kinder. Der älteste war knapp 4 und der andere knapp 3 Jahre alt. Mhm. Und 2 Tage vor Heiligabend kommt die Polizei zu uns abends. Wir waren gerade beim Abendessen, kommt ins Haus und sagt, wir müssten ihren Mann mal mitnehmen zu einem Verhör. Wahrscheinlich wegen der Zeugenaussage, machen sich keine Sorgen. Um wie viel Uhr abends? Och, das war so gegen 19 Uhr. Ja. Und kriegt man ja schon Angst. Bitte? Kriegt man ja schon Angst. Ja, ich hatte, im ersten Moment, ich wusste ja nicht, war ja nichts passiert. Naja, ja, trotzdem. Naja, okay, erzähl mal weiter. Und danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das heißt, 3 Tage später habe ich bei der Polizei angerufen, habe gesagt, was los wäre, warum sie meinen Mann noch da haben oder was ist. Nach 3 Tagen? Ja, der ist in Untersuchungshaft gekommen, den werden sie vorerst nicht wiedersehen. Ach. Das waren 6 Monate in Untersuchungshaft. Moment mal, lass mal stoppen. Du hast es 3 Tage ausgehalten, ohne bei der Polizei anzurufen? Ja, ich habe vorher versucht, ich habe keine Verbindung bekommen. Das war sehr schwierig. In den Zeiten damals? Ja, in den 3... Aber das ist ja ein Hammer, wenn der Mann 3 Tage... Ich konnte ja auch nicht weg, ich konnte die Kinder ja nicht alleine lassen. Wir haben in Miete gewohnt, das war also wirklich nicht einfach. Und der jüngste Sohn war sehr, sehr krank. Den konnte ich sowieso nicht alleine lassen. Und die Nachbarin unten, die war auch schon eine alte Dame, das ging gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich, um dann abzuschalten, das Fernsehen abends angemacht. Ja. Und in den Nachrichten kam dann durch, mit Namen, mit allem, wegen Banküberfall wurde er inhaftiert. Ach du lieber. Ich habe sofort ausgeschaltet, ich habe gedacht, ich breche zusammen. Und du hattest überhaupt keine Ahnung, dass er so ist? Überhaupt keine Ahnung, und ich weiß bis heute nicht, wodurch das rausgekommen ist. Das ist mir ein Rätsel, das haben sie mir auch nicht gesagt. Jedenfalls wurde ich zur Verhandlung geladen. Die Verhandlung war 2 Tage. Mhm. Und erstmal haben sie mich in den Mangel genommen, tagelang verhört und so weiter und haben gesagt, also wenn sie nicht aussahen, sie müssen was gemerkt haben, sie müssen was mitgekriegt haben, dann tun wir ihre Kinder ins Heim. Ja. Da machen wir gar keinen Hehl draus. Also sie haben mich förmlich versucht zu erpressen. Aber du wusstest? Ich wusste nichts. Definitiv nichts. Lass mich mal nochmal kurz fragen, bevor du weiter erzählst. Dein Mann hatte vorher einen ganz normalen Beruf. Der war Maurer. Ist ganz normal dem Beruf nachgegangen. Wir haben ein Grundstück gekauft. Ja. Ja. Und dir war auch überhaupt gar nichts aufgefallen, dass er irgendwie... Nein, gar nicht. Er hat gesagt, er nimmt eine Hypothek auf und er war unheimlich fleißig. Er hat gearbeitet von früh bis spät, seinen Beruf nebenbei. Wie viel soll denn bei diesem Bankraub erbeutet worden sein? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie? Das wurde vor Gericht nicht besprochen? Nein, das wurde nicht gesagt. Und die auch haben ja auch kein Geld zu Hause, die haben auch eine Hausdurchsuchung gemacht. Die haben das die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Wurde er denn als Einziger beschuldigt oder wurde er als Einziger beschuldigt oder gab es da eine Bande? Ja, erstmal ja. Erstmal ja. So, erzähl von dem Prozess weiter. Jedenfalls war da 2 Tage eine Verhandlung bei Gericht und ich sollte dann auch aussagen und so weiter. Ich konnte ja nichts weiter, ich wusste ja nichts. Ja. Und die haben sogar an dem Tag, als wir Hochzeitstag hatten, war dann die Hauptverhandlung, das Urteil gesprochen, 10 Jahre. 10 Jahre? Ja, dann haben die Beamten sogar noch gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, noch ganz dreist. Also im Nachhinein, man merkt das gar nicht erst. Das wird einem alles hinterher bewusst, was so eigentlich los ist. Ist er denn dann auch 10 Jahre ins Gefängnis gewandert? 7 Jahre hat er inhaftiert gesessen. Und weil ich wusste, wie das im Nachhinein... dass er ja eigentlich kein krimineller Mensch ist, nie veranlagt gewesen als Krimineller, war ja unheimlich beliebt, sehr fleißig und alles. Und ich habe dann auch Einblick in die Strafakte bekommen später. Ja. Konnte mir selber dann ein Urteil bilden, was alles war. Wie soll denn dieser Banküberfall abgelaufen sein? Das war damals im Westerwald der Banküberfall, ja, mit einer Spielzeugpistole. Und ich verstehe immer noch nicht, dass man nicht aktenkundig gemacht hat, wie viel Geld da geklaut worden ist. Das weiß man doch immer, das wird ja immer in den Nachrichten dann gleich gesagt. Es wurden so und so viel Tausend erbeutet. Keine Ahnung. Im Grunde genommen hat mich das auch gar nicht interessiert. Für mich war das Schlimmste jetzt Schock, der dass Mann dein... was machst du jetzt? So, jetzt ist der Mann zu 7 Jahren verurteilt worden. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal dann mit ihm reden können, unter 4 Augen? Nach den 6 Monaten, als die... Die Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft vorbei war, dann durfte ich das erste Mal zu Besuch. Was hat er dir denn gesagt? Gar nichts weiter. Es waren nur 10 Minuten, eine Viertelstunde ist immer nur Besuchszeit gewesen. 10 Minuten, man war sprachlos, man zitterte am ganzen Körper oder ich vielmehr. Ich habe nur Tränen in den Augen gehabt, da hat er gesagt, tut mir leid, du wirst noch alles von der Polizei erfahren. Unfassbar. Ich habe niemand bedroht, ich habe keine armen Leute bestohlen und nichts, aber im Endeffekt... Es war ja egal, Schlimm. Als er dann seine Haftstrafe angetreten hat, hast du ihn dann auch immer wieder besucht? Ja, leider. Leider, warum? Nachhinein, heute würde ich es nicht mehr tun. Damals war ich davon überzeugt, dass man muss voraussagen, dass ich aus einem Elternhaus komme, wo ich viel, viel Prügel bekommen habe. Mhm. Mein Vater war Lehrer. Ja. Er war hoch angesehener Mann. Ja. Warum? Der war... Warum sagst du? Dann auch Doktor der Philosophie und so weiter. Und hat ordentlich geschlagen. Und hat mich auch vergewaltigt. Das war mein Stiefvater. Hat mich jahrelang vergewaltigt und hat gesagt, ich habe noch 4 Geschwister. Lass uns mal nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Warum sagst du... Dass ich zu meinem Mann, der hat gesagt, wenn du wirst mal in der Gosse landen und so weiter. Und entweder studiert ihr alle oder ihr landet mal in der Gosse. Warum sagst du leider... Habe ich meinen Mann besucht? Im Nachhinein, weil meine Kinder dadurch auch etwas drunter gelitten haben. Ach so. Die waren zwar noch klein und ich habe die auch immer mitgenommen zum Besuch und so weiter. Und ich bekam Besuch von einem technischen Zeichner, der damals angestellt war. Ich habe Kontakt gehabt mit dem Seelsorger von der Justizvollzugsanstalt. So, lass mich noch sagen, Christa, es ist ja eine Riesengeschichte. Als du ihn dann später besucht hast, ist denn dann mal ein persönliches Wort gesprochen worden, dass er dir erklärt hat, warum... Ja, später hat er mir das dann zu Hause auch gesagt, als er dann 5 Tage auf Urlaub durfte. Also 2-mal im Jahr hat er Hafturlaub bekommen für 5 Tage. Wie hat er sich denn erklärt? Ja, dass er das Haus schuldenfrei mir hinstellen wollte. Das ist nur das Gute und so weiter. Okay, und auch in der Situation hast du ihn nicht gefragt, wie viel ist denn dabei rumgekommen? Das war gar nicht der Rede wert. Da hätte er das Haus gar nicht mit bezahlen können. Das war zu wenig. Also weißt du doch, wie viel Geld es ging? Ja, aber es war nicht sehr viel. Wie viel war es denn? 20.000 D-Mark. 20.000? Ja. Warum hast du mir das gerade nicht schon gesagt? Ja, ich hatte ja gerade schon gefragt. Na egal. Ja. Diese 20.000 D-Mark. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich will immer so viel. Völlig okay, verstehe ich auch, Christa. Man will alles erzählen und dann kriegt man das nicht hin. Ja, man denkt, man hört, weiß auch, dass andere Leute vielleicht das nicht einen kennen und so weiter. Ich verstehe. Ich wohne zwar jetzt in einem anderen Bundesland, aber trotzdem. Verstehe. Christa, diese 20.000 Mark, wo sind die geblieben? Das hat der Staat zurückgekriegt. Die haben sich das Grundstück geholt wieder. Die haben das Haus, was im Rohbau da stand, haben die sich alles wieder genommen und haben damit das wieder ausgeglichen. Hatte er das Geld denn schon ausgegeben gehabt? Davon hatte er das. Verstehe. Er konnte das ja belegen. So, jetzt war der Mann 7 Jahre im Knast. Seid ihr danach wieder zusammengekommen? Ja, ich habe sogar ihm eine Chance gegeben und habe, also weil ich ja zu ihm gehalten habe, das heißt durch einen Anwalt eigentlich. Ich habe mir einen Rechtsanwalt genommen und wollte mich eigentlich scheiden lassen, weil ich auch noch eine Umschulung gemacht habe. Ich habe auf der Sparkasse gearbeitet, habe auch keine Arbeit mehr bekommen auf einer Bank. Das war ja logisch. Verstehe. Habe dann umgeschult und habe im Heilerziehungs- und Pflegebereich gearbeitet, sodass ich die Kinder nicht ins Kinderheim gehen wollte, hätte ich nie gegeben. Also hast du da schon eine harte Zeit hinter dir und eine tolle Leistung hingelegt, dass du dann... War ich auch sehr stolz drauf. Das kannst du auch. Ich kann im Nachhinein sagen, ich bin sehr stolz gewesen, habe die Kinder ordentlichen Menschen erzogen und so weiter. Erzähl mal, wie das mit eurer Ehe weitergegangen ist hinterher. Ich habe meinem Mann eine Arbeitsstelle sogar besorgt. Der hat erst mal Maurer. Dann hat er eine Dachdeckerlehre gemacht, hat das auch bestanden. Dann hat er nochmal umgeschult. Später hat sogar bei meinem Arbeitgeber als Heilerziehungspfleger arbeiten dürfen zuletzt. Seid ihr heute auch noch zusammen? Nein, ich habe mich dann nach fast 25 Jahren doch scheiden lassen. Ich habe gemerkt, ich bin zu selbstständig geworden. Mhm. Es ging nicht gut. Ich habe gewartet, bis die Kinder erwachsen waren. Also dass die volljährig waren und konnten das verstehen. Du hast viel für deine Kinder getan, das merke ich schon. Ja, natürlich. Toll. Weil mein Vater immer gesagt hat, um allen zu beweisen, ich schaffe es, auch ohne dich, ohne irgendwelche Hilfe von außen her. Super. Niemand hat mir geholfen, ich habe alles alleine geschafft. Da kannst jeden du, Umzug, jede Umschulung, die Krankheit meines jüngsten Sohnes. Das ist wirklich eine stolze Lebensleistung. Und der älteste Sohn, der ist 91 an Krebs verstorben. Und habe jetzt nur noch einen Sohn. Das heißt, den Schicksalsschlag gab es dann auch noch? Den gab es auch noch, ja. Mensch, Christa, du hast ja bewegte Zeiten hinter dir. Aber das führt dann zu weit. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja, vielen Dank. Und sage nochmal, dass ich das sehr, sehr toll finde, was du in deinem Leben geleistet hast. Und wirklich. Ich finde die Sendung ganz wunderbar. Danke sehr. Man lernt sehr viel draus. Und ich könnte zu vielen Themen noch was dazu sagen. Ja, das glaube ich. Aber ich freue mich, dass du mir das erzählt hast und dass wir uns so haben jetzt akustisch kennengelernt. Ja, danke schön. Alles Gute. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, die ist kostenfrei. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, schreibt in die Mail bitte eure Telefonnummer rein. So, jetzt ist hier die Lisa und Lisa ist 25. Hallo Lisa. Ja, hallo. Hallo Lisa. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um Beziehungsunfähigkeit und sexuellen Störungen. Betrifft dich das? Ja, das betrifft mich. Beziehungsunfähigkeit und sexuelle Störungen. Ja. Sag's mal ein bisschen konkreter. Also es ist ganz genau, ich habe jetzt vor circa einem halben Jahr, habe ich meinen 25. Geburtstag gefeiert. Und mir ist da irgendwie klar geworden, dass ich da noch nicht so richtig an Erfahrung habe. Ich hatte schon zwei Freunde, aber es ist nicht wirklich mehr gelaufen als nur küssen, Händchen halten, vielleicht rumknutschen. Mehr konnte ich einfach nicht. Mir ist das schon mit 19 klar geworden. Also du hast bisher noch mit keinem Mann geschlafen? Ja. Also du hast mit keinem geschlafen bisher? Die Sache ist ja auch noch, dass ich einfach auch nur an den Mann ran kann. Ja, erstmal zur Erklärung. Das stimmt, du hast bisher noch mit keinem Mann geschlafen? Nee, noch nie. Okay. Und was meinst du, dass du nicht an einen Mann ran kannst? Wie meinst du das? Ich weiß das nicht so richtig. Das hat doch ein bisschen was wahrscheinlich mit meiner Vergangenheit zu tun. Oder es ist vielleicht so, vielleicht habe ich überlegt, ob ich asexuell bin. Oder vielleicht habe ich überlegt, ob ich homosexuell bin. Ich weiß es nicht. Mhm. Ob du homosexuell bist? Ja. Ja. Nochmal zu den leichten oder wenigen Kontakten, die du bisher hattest. Das war dann so Rumknutscherei und ein bisschen Streicheln und mehr aber nicht. Nee, wirklich. Also du hast noch nicht nackt mit einem Mann in einem Bett gelegen? Doch. Doch? Doch, das schon. Und, ja. Und es wurde auch schon ein bisschen dann gefummelt? Ja. Das heißt, du hast einen Mann schon zum Orgasmus gebracht? Ja. Ja, aber ein Mann dich noch nicht? Nee, wirklich. Nee. Wie fandst du das denn? War das schön oder war es eher eine Dienstleistung an den Mann? Naja, ich hab's immer ihm zuliebe getan. Er war 10 Jahre älter wie ich und eigentlich war das schon mein Typ. Bloß der hatte so eine Art, der war ein bisschen rücksichtslos. Aber ich hab den trotzdem irgendwie auf meine Art und Weise lieb gehabt, aber. Hat es dich denn erregt körperlich? Ne, wirklich. Ich hab das dann zuliebe getan. Ja. Ich hab das einfach, auch den Kuss und so. Und da hat er mir damals gesagt, ich war 21. Da hatte ich auch noch keinen richtigen Zungenkuss und da hat er mich immer mehr dazu gedrängt und dann muss es doch mal langsam so weit kommen. Wollte dieser Mann denn mit dir auch Geschlechtsverkehr haben? Ja, wollte der. Aber das wolltest du dann nicht? Doch, ich habe mich dann seelisch und moralisch drauf eingestellt. Ich dachte mir, na gut, dann bringst du es hinter dich. Ich meine, Es ist nicht passiert. Nee, es ist nichts passiert. Nicht passiert. Warst du denn mal in deinem Leben mal verliebt in einen Mann? Ja. Das schon? Ja. Also schwärmereimäßig? Nee, wirklich. Das war wirklich schon so. Also das ist wirklich, er war eher jünger wie ich. Wir waren damals, ich war in den Theaterzirkel und er war eher jünger, aber ich muss sagen, er war auch relativ schüchtern und da war, ich müsste sagen. Aber ihr seid ja nicht, ihr seid nicht zueinander gekommen. Nee, überhaupt nicht. Wir hatten vielleicht mal Telefongespräche. Ich habe mich wahrscheinlich auf was versteift und da war total, da war auf einer ganz anderen, da war auf einer ganz anderen Ebene wie ich. Wenn du so für dich alleine bist und dich so beobachtest, merkst du denn, dass du schon mal so sexuelle Gedanken hast? Ja, die habe ich ziemlich oft. Das ist ja das Komische. Und der Sex findet auch in meinem Kopf statt. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt eine totale Abneigung gegen Männer... Lass mich fragen, findet der Sex nur in deinem Kopf statt? Oder findet der Sex auch mit dir selbst statt? Ich will das mal eher so ausdrücken. Manchmal sage ich, also selbstbefriedigen, das kann ich irgendwie nicht so richtig. Das hat damit auch was zu tun, weil es wurde mir auch von der Erziehung so beigebracht, das ist so schmutzig. Das ist schmutzig. Das gilt doch als schmutzig. Bist du denn kommst du aus einem sehr religiösen Elternhaus? Nee, das ist ja gerade das. Das ist ja gerade das. Das ist bei mir, hängt doch bei mir viel mit dem Elternhaus zusammen. Also ein sehr strenges und sehr, sehr konservatives Elternhaus. Auch. Für die war also Sexualität immer irgendwie was Schmutziges und Selbstbefriedigung sowieso. Ja, ne, das war sowieso. Also wo ich das auch gemacht habe früher, ich habe das ja früher mal ausprobiert und das letzte Mal habe ich mich vielleicht vor 4 Jahren selbst befriedigt. Aber ist es denn dann soweit, hast du es denn soweit dann gemacht, die Selbstbefriedigung, dass du zu einem Orgasmus gekommen bist? Ja. Das schon? Die waren sehr schön. Das war super. Das ist schon mal super. Das ist schon ein toller Anfang, Lisa. Aber am nächsten Morgen habe ich mir dann die Hände gewaschen, fast wund gewaschen und das war für mich, ich habe mich dann vor mir selber geekelt. Ich hatte dann auch Unterleibsschmerzen. Ich habe mir gedacht, nee, das darfst du nicht, das steht doch nicht zu. So, ich dir erstmal, ich möchte dich ermutigen, ab sofort anzufangen, dich richtig schön nach Herzenslust selbst zu befriedigen. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Das ist das mit Natürlichste von der Welt. Und nur wer das richtig gut mit sich selbst kann, kann das auch richtig gut mit anderen Leuten. So. Aber das muss ja alles schon seine Ursachen haben, warum das so komisch ist bei dir, so kompliziert. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht von wegen Homosexualität. Spielen denn Frauen in deinen Gedanken auch schon mal eine sexuelle Rolle? Das ist so die Sache, ja. Also ich hatte auch schon Sexfantasien mit Frauen. Es ist halt so, dass ich guck mir manchmal einfach, wenn ich nachts einfach nicht schlafen kann, mache ich den Fernseher an und dann sehe ich manchmal irgendwie Sexfilme oder Frauen, nackte Mädels. Ja. Aber ich bin da nicht erregt, aber ich gucke mir das einfach gerne an. Weil wenn du dabei erregt schon bist, heißt das ja, dass du zumindest so eine bisexuelle Ader hast. Könnte sein. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also das ist schon mal nicht schlecht. Dann vielleicht kannst du zweigleisig irgendwann fahren. Ja, vielleicht. Gibt es in deinem Leben einen sexuellen Missbrauch? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Gott sei Dank. Aber ich muss sagen, ich bin auch frühkindlich auch immer sehr benachteiligt worden. Das lag auch daran, dass ich in der Schule viel gemobbt worden bin, viel und lange. Ja. Bin jetzt auch deswegen, aufgrund dessen bin ich zu Hause und habe auch, wie gesagt, dadurch die Depression, das ist bei mir auch ausgelöst worden. Ah, so. Das heißt, dir geht's auch... Verhaltensstörungen und deswegen... Ich kann auch den Mann an mich ranlassen, weil er dann auch merkt, die Depression mit da ist was in Ordnung. Verstehe, das ist eine komplexe Geschichte bei dir. Du bist zu Hause, du bist 25 Jahre alt. Hast du denn, hast du einen Beruf gelernt? Ja. Was bist du vom Beruf? Gestaltungstechnische Assistentin. Und kannst du den Beruf im Moment nicht ausüben, weil es dir seelisch so schlecht geht, psychisch? Ich würde allerdings auch wenn es mir jetzt besser ginge, wenn das Gutachten jetzt raus ist und es wird bestätigt, dass ich jetzt vielleicht doch leichte Tätigkeiten üben kann, würde ich auch andere Richtungen machen. Das wäre mir eigentlich egal. Hauptsache, ich war nicht gemobbt. Ich war auch früher aufgrund meiner Vergangenheit in der Schule durch das Mobbing auch zu Hause auch ein bisschen benachteiligt worden. Der Bruder wurde immer bevorzugt, der Bruder war sowieso der Größte. Bist du von deinen Eltern geschlagen worden? Ja. Ja. Geschlagen worden, sehr streng erzogen worden. Ja, aber der Bruder wieder gar nicht. Also der hat nie eine Ohrfeige. Er hat vielleicht mal eine mit dem Kochlöffel übergekriegt, aber... Wie oft bist du denn von deinen Eltern geschlagen worden? Naja, ist schon oft passiert. Schon oft passiert. Je jünger ich war, desto härter war es. Es ging los, wo ich 2 war. Also von eher vom Vater oder von der Mutter? Beide. Beide. Beide, würde ich sagen. Mit der Hand oder auch Kochlöffel Gegenständen geschlagen? Na, auch. Auch Körbel und sowas, Schuhe und so. Sind auch Gegenstände geflogen. Später, ja, wo ich dann, sag ich mal, im Teenageralter war, da habe ich mich dann auch gewehrt. Dann habe ich dann auch mit dem Schuh zurückgeschmissen, ja, oder habe irgendwas zurückgehauen. Was ich gerade hatte, Bonbon-Dose oder was das war, ist ausgegangen. Aber ich glaube, dass du in deiner Jugend, in deiner Kindheit sehr viel Angst erlebt hast. Ja, sehr viel. Ja. Also es ist zum Beispiel so, ich hatte manchmal Angst, nach der Schule auf den Schulhof nach Hause zu gehen. Glaub da kam mal jemand auflaut. Ja, das, ja, war so gewesen, dass ich mich, da war ich 11, 12, ich war ziemlich Außenseiter in der Klasse. Achso, du hattest Angst vor anderen Schülern und hattest auch wahrscheinlich dann noch Angst, nach Hause zu gehen, weil dich da auch nichts Schönes und Gutes erwartet. Lisa, bist du im Moment in einer psychotherapeutischen oder psychiatrischen Behandlung? Bist du? Ja, aber ich traue mich darüber nicht zu reden. Ich habe schon mit ihm drüber geredet, aber er hat dann mehr so, da hat er nie richtig angefangen damit. Er hat da eher so gesagt, so, schreiben Sie mal eine Liste auf, was Sie so an sich mögen. Und das habe ich in x-tausend Therapien auch schon vor mir gehabt. Ich bin theoretisch gesehen ja schon seit meinem 3. Lebensjahr in psychologischer Behandlung. Also das macht mir die Schwere, schon führt mir das vor Augen, dass es dir wirklich sehr, sehr schlecht geht und dass das kompliziert ist. Du traust dich bei dem Psychologen nicht so über Sexualität zu sprechen? Nein, wirklich. Erstens ist es ein Mann. Ja, dann wäre vielleicht eine Frau besser für dich. Weil gerade. Ich war eine Frau. Aber gerade, weißt du, wir beide haben jetzt auch ganz, ganz offen darüber geredet. Ja, aber ich weiß ja nicht, ja, es ist sicher, weil du bist ja wieder ein ganz anderer Typ Mensch, weil er, ja, aber weißt du, da redet dann so Hochdeutsch und ja, wie geht's Ihnen denn so oder was denken Sie sich dabei jetzt oder verstehe, wie fühlen Sie sich jetzt so und verstehe, dann gucken die ihn an mit ihrem treuherzigen Blick und dann kommt man sich vor wie, oh, ich komme da vor wie, das kannst wie ein dreijähriges Kind. Lisa, das kann ich sehr gut verstehen und da hätte ich auch so einen Hals wie du. Da könnte ich auch nicht reden, wenn mir einer so käme. Die Kunst oder das Glück ist, glaube ich, in dem Fall, dass man dann einen Menschen findet in diesen therapeutischen Berufen, der mit dem man gut kann. Vielleicht wäre es in deinem Fall wirklich dann auch besser eine Frau, aber du musst natürlich gerade in einer solchen Situation, in der Therapie, musst du da alles hinlegen und auspacken. Nur so kann man dir wirklich helfen. Ich habe jetzt bei mir im Hintergrund eine Frau. Das ist eine sehr gute Psychologin. So. Und ich möchte, dass du mit der erstmal jetzt noch ein bisschen eingehender redest. Vielleicht könnt ihr beiden Mädels ja einen Schlachtplan machen, wie du weiter dich verhalten solltest. Ja, was ich mir für die Zukunft auch wünsche, dass ich das vielleicht besser ablehnen kann. Ich möchte auch irgendwann eine Familie gründen. Und eben, da muss ja was passieren. Und ich finde gut, dass du angerufen hast. Das heißt, das zeigt mir ja, dass da auch ein Wille ist und dass du was verändern möchtest. Ich will mir helfen lassen. Das ist ja auch noch die Sache. Und es rufen haben ja hier auch andere Leute angerufen. Mir hatte vor kurzem ein Mann angerufen, ein junger Mann, 27 war da. Er war ein Kind in der Vergewaltigung und er hatte auch noch nie eine Beziehung. Genau, ja. Na. Und ich möchte allen, egal Männlein oder Weiblein, Mut machen. Ja. Meldet euch. Oder ich möchte auch gerne mit den Leuten mich austauschen. Und sehr gerne. Könnten wir einen Kontakt machen, wenn das gewünscht wird. Netzwerk gründen sozusagen. Ja. Weil die Männer sind da immer ein bisschen benachteiligt. Man denkt dann immer, Mann, oh. Ja. Ja, bei einer Frau ist das weniger so. Ich glaube, Lisa, der Aufruf ist angekommen. Und wir werden dich jetzt zurückrufen. Jetzt legst du erstmal bitte auf und wir rufen dich zurück. Ich finde es toll, dass du das den Mut gehabt hast, dir angerufen zu haben. Und wünsche dir alles Gute, dass es vorangeht und dass du irgendwann eine Liebe findest, sei es denn einen Mann oder eine Frau. Alles und, Gute. Ich wollte noch mal sagen, deine Sendung ist echt klasse. Dankeschön. Die ist bei mir die Nummer 1 in Lieblingssendungen, auch bei meinen Freunden und alles. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Guck jeden Abend an. Liebe Lisa, alles Gute. Ja? Du legst auf, wir rufen zurück. Okay. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Wenn ihr uns sehr gerne erreichen wollt, oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit Peter. Peter ist 37. Hallo Peter. Ja, grüß dich. Peter. Was du dir alles anhören musst, was? Ja, das ist ja auch die Sendung hier. Da kommen halt viele Dinge zur Sprache. Und was geht's denn bei dir? Es gibt Leute mit speziellen Vorlieben in der Sexualität. Ja. Ich bin also nicht asexuell, sondern etwas überaktiv, würde ich mal sagen. Ich lebe in einer Beziehung. Ich sehe Frauen gerne beim Pinkeln zu. Ja. Du siehst gerne Frauen zu? Frauen gerne beim Pinkeln zu. Oder möchtest gerne, dass man dich, dass die Frau das bei dir macht? Ich weiß nicht, ob... Nein, nur Frauen. Nein, ist mir schon klar. Aber siehst du nur gerne zu oder möchtest du, dass die Frau das auf deinen Körper macht? Auf meinen Körper, ich möchte das trinken und so weiter. Ah, okay. Ja? Ich weiß nicht, inwieweit wir hier in Details gehen. Das reicht ja schon aus. Ich habe verstanden, was du meinst. Ja, das ist natürlich... Und das turnt mich an hier, außerhalb meines üblichen Sexuallebens. Wie sieht denn dein übliches Sexualleben aus? Kann ich dir sagen, ich bin in einer Beziehung. Ja. Ich seit vielen Jahren. Verheiratet? Ich hab auch ein Kind. Ja. Ich führe eine zweite Ehe, ein bürgerliches Leben, mit relativ viel Freiheiten, mit einem relativ guten Einkommen und so weiter und so weiter. Verstehe. Ich hab also die Freiheit, mir Frauen zu suchen. Ich suche einen ganz bestimmten Frauentyp, einen fraulichen Typ, nicht so diese Hosenleute hier, mit Nahkampfjacke. Nicht, das sind Frauen, nicht, die müssen eine gewisse Figur haben und auf meine Dinge eingehen können. Dann ist das nicht so einfach. Das ist eine schwierige Übung, Und die Trefferquote ist natürlich schwer zu sagen, so 10-1 oder sowas. Das heißt, ich habe viel Akquisitionsarbeit damit, wenn ich das so sagen darf. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Grob. Heißt das, dass du bisher noch keine von diesen Frauen gefunden hast? Ja, doch, natürlich. Doch. Ich finde diese regelmäßig. Du findest sie regelmäßig, ja. Immer wenn ich ein bisschen Freizeit habe, dann bin ich auf der Pirsch, wenn du so willst. Ja? Soweit. Und zwar nicht gut, ja. Und zwar, ja, ich bin da sehr aktiv hier, weil ich auch mit Menschen zu tun habe im Beruf hier. Ja. Und ich gehe auf die Menschen zu. Ich bin das gewöhnt seit vielen Jahren. Habe auch da keine Probleme, auch was meine Optik angeht. Nur Frauen, die sind natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn ich auf dieses Thema komme hier. Es ergibt sich dann nicht im Liebesspiel, im zweiten oder dritten Date. Ich kann mich natürlich schlecht offerieren in der ersten Zusammenkunft. Nicht? Und dann dieses übliche Geplänkel hier und dann geht das natürlich zur Sache. Ja, dann will ich ein Ergebnis haben. Verstehst du? Ja, ich verstehe noch nicht so ganz, warum du mich angerufen hast. Um mir das zu erzählen? Nein, nicht zu erzählen, sondern das verstärkt sich. Und ich muss irgendwie versuchen, da runterzukommen. Aha. Da brauche ich möglicherweise einen Rat. Wie oft triffst du denn Frauen, die das mit dir machen und mit denen du das machen kannst? Ja, das dürften im Monat etwa 2 sein. Im Monat 2? Und wie viele Jahre geht das schon so? Ja, das geht schon lange. Ja, gute 10 Jahre. Gute 10 Jahre. Das sind immer fremde Frauen oder auch Prostituierte? Nur fremde Frauen. Keine Prostituierten? Keine festen Beziehungen, keine Prostituierten, keine festen Beziehungen. Ja, die du immer wieder suchst für diese Spielchen. Richtig, genau. Ja. Immer wieder neue Frauen, neue Gerüche und so weiter und so weiter. So, jetzt würde ich gerne mal mit dir über deine Frau sprechen. Ja. Ne, du bist in einer festen Beziehung, hast du mir gerade gesagt. Hat deine Frau auch nur andeutungsweise eine Ahnung davon? Ja, die weiß natürlich über meine, weiß, nämlich die ahnt etwas hier. Ich habe das ja mit ihr auch versucht, hier in der Anfangszeit hier. Ja. Und das fand sie gar nicht so lustig, hat das hin und wieder mitgemacht hier. Okay, ist auch nicht jeder... Abstoßend. Ja. Okay. Das ist die normale Reaktion der meisten Frauen. Ich okay. Das muss man rechnen. Also mit deiner Frau kannst du das nicht leben? Kann ich nicht leben. Hat deine Frau ansatzweise eine Ahnung, dass du dir das außerhalb suchst? Ja, das weiß man nicht. Wer kennt die Frauen? Die Frauen haben ja diese berühmte Antenne hier. Ich nehme an, sie vermutet etwas, aber ob sie eine konkrete Ahnung hat, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Wie ist denn eure Ehe? Die Ehe ist gut, ist harmonisch, nicht? Das stimmt eigentlich alles hier. Herzlich, herzlich natürlich. Zärtlich. Große Zuneigung, muss ich sagen. Ja? Ich will nicht von Liebe sprechen, Liebe, das ist so ein Schlagwort. Ach so. Große Zuneigung. Also du willst nicht von Liebe sprechen? Soweit ist es schon runtergeschraubt. Also von Liebe willst du nicht reden? Nee, ich will das versachlichen. Du willst es versachlichen, okay. Richtig. Aber du belügst nach Strich und Faden deine Frau, mit der du eine sachlich gute Beziehung hast. Wenn du so willst, ja. Ja. Findest du es gut? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Denk mal nach, du bist... Ich brauche das. Eloquenter, 37-jähriger Mann, müsste man drüber nachdenken. Finde ich. Weißt du, Peter, nichts gegen ungewöhnliche sexuelle Neigungen. Weiß Gott nicht. Ich bin nicht der Letzte, der da sich moralisch aufspielt. Aber dann bitte als freier Mann. Und nicht in der Lügenkonstruktion einer Ehe, eines bürgerlichen Lebens. Das finde ich zum Kotzen. Das tut man nicht dem Menschen an, den man, wenn du schon deine Frau nicht mehr liebst, aber du, ich habe daraus gehört, dass du die Frau schon achtest und wertschätzt. Deine Frau. So, das tut man doch einem Menschen nicht an, so etwas. Wenn diese Frau, deine Frau, das wüsste oder erfahren würde. Was ist das für ein Schlag ins Gesicht deiner Frau, deiner Partnerin? Ja, ich muss leistungsfähig bleiben. Das gehört mit dazu. Ja, ich muss diesen Ausgleich haben. Ja, ohne meine Frau zu vernachlässigen. Ist ja gar kein Denken dran. Nicht das Zusammenleben ist okay. Ja, aber das machst du auf der Basis der Lüge. Du machst das. Ja, gut, Lüge. Ja, natürlich. Das Lüge. Ich nenne das Lüge, natürlich, ja, klar. Natürlich, du spielst ja nicht mit offenen Karten deiner Frau gegenüber. Wie wäre denn das für dich, wenn deine Frau sich permanent einen anderen Kerl suchen würde, mit dem irgendwelche Schweinereien machen würde? Dann wäre ich auf der Palme. Wärst du auf der Palme, so. Und so müsstest du es deiner Frau auch zubilligen. Recht, das ist natürlich die typische männliche Denkungsart. Natürlich, ja. Ja, ja klar. Ich erkenne das, das muss ich zugeben. Das ist ja das alte Lied. Wir wollen das nicht von der rationellen Seite sehen. Ne? Ja, aber das ist ja die klassische Konstellation. Der ist ein Typ, der ist in einer festen Ehebeziehung, hat irgendwelche anderen sexuellen Leidenschaften und lebt die heimlich aus. Ja, der Klassiker ist das. So, ja. Wenn man es nicht schafft, in einer Ehe so offen zu sein, dass man sagt, pass mal auf, wir leben unsere Ehe und machen unser Ding hier, aber jeder holt sich das andere außerhalb. Wenn man das nicht hinkriegt, dann gibt es eigentlich, wenn man ordentlich und mit Rückgrat durchs Leben gehen will, nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die Ehe aufzulösen. Oder das andere runterzufahren. Nein, das ist natürlich hier, du hast ja völlig recht hier. Du musst doch meine Situation sehen. Wenn ich mich offenbare meiner Frau gegenüber, dann muss ich vermuten, dass die Ehe ein Ende finden wird. Das muss ich auch vermuten. Das weiß ich nicht. Das muss man ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ihr habt Kinder? Bitte? Ein Kind, ja. Wie alt ist das Kind? Das Kind ist 7. 7. Ja. Ja. Oder auf der anderen Seite, ich finde ja auch, dass man nicht alles, was man in sich trägt, unbedingt ausleben muss. Dann ist immer die Frage, wie stark ist dieser Trieb? Muss ich es wirklich tun oder kann ich es für eine andere Sache auch unterdrücken? Das finde ich völlig legitim. Ich glaube, das geht bei dir nicht. Das ist eine gute Frage. Die stellst du hier in den Raum hier. Das ist eine sehr gute Frage hier. Ich kann es für mich nicht. Ich bin ein Mann, der weiß, was er will. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Setz mich durch. Aber ich kann um diese Geschichte, das ist mein, ich will nicht sagen Schwachpunkt, das ist meine Leidenschaft hier. Ja. Alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Ja. Mache ich das oder lasse es? Aber weißt du, ja. Aber du kannst es nicht lassen. Bitte? Ja, aber das du kannst das es nicht. Das brauche ich hin und wieder. So, wenn du das 10 Jahre machst, dann sagt mir das auch, dass du es nicht lassen kannst. Aber weißt du, wenn ich mich dich von außen betrachte, der ist ein Typ, selbstbewusster Kerl, der sagt, ich habe eine Leidenschaft, der holt sich die Befriedigung für die Leidenschaft und genießt nebenher auch noch die Annehmlichkeiten einer festen Beziehung, einer Ehe und eines, ja, einer Familie. Ist korrekt. Er genießt es, aber er braucht es auch. Ja, natürlich. Brauchen tun wir alle irgendwas. Ich muss dieses Umfeld haben. Du würdest es aber nicht bekommen, wenn du mit offenen Karten spielen würdest. So. Ich brauche dieses gesicherte soziale Umfeld. Ja, aber das ist doch aber auf der Basis, auf der Basis der Unredlichkeit, der Unehrlichkeit. Korrekt, ja. Ich könnte so nicht leben. Ich find's fürchterlich. Wenn ich mit dieser deiner Darstellung könnte jeder Jurist leben. Genauso ist es, wie du sagst. Ja. Aber ich kann da aus diesem Korsett nicht raus. Ja? Weil du feige bist. Ja, das mag sein. Stebe ich zu. Wenn ich meiner Frau gegenüber feige bin. Das ist der Frau gegenüber, ja. Das ist ganz sicher richtig. Und bequem vielleicht, auch weil du die Annehmlichkeit nicht aufgeben möchtest. Ich weiß nicht, wenn ich mich offenbare, ich muss mich jetzt wiederholen, ob ich dann nicht mit einem Schnitt mit dem Messer, wie man so schön sagt, rechnen muss. Also mit einer totalen Konsequenz, nämlich einer Auflösung der Ehe. Ja, das wäre so. Damit könnte ich rechnen. Ja. Ich weiß es aber nicht. Ja. Sicher ist das nicht. Nun bist du erst 37. Wenn du jetzt so sagst, ich kann das nicht anders und ich brauche das so, willst du jetzt bis zur Rente in diesen zwei Welten leben? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich potent bin. Diese Lüste habe, das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man die sehr lange hat. Die werden sich nicht so schnell auflösen. Du bist ja auch so ein 40er eher, schätze ich. Da bist du natürlich im Zenit der Manneskraft. Hä? Ja. Dann hast du Lust, dann hast du Spaß daran, eben, wenn du aktiv bist. Es gibt natürlich Leute, die haben auch nichts Spaß hier. Eben. Ja. Also ich sage dir voraus, dass sich das so schnell, wenn du gesund bleibst, nicht verflüchtigt. Das heißt, die Frage ist sehr legitim, wie soll mein Leben weitergehen? Und wie beurteile ich Peter irgendwann später vielleicht auch mal mein Leben, wenn ich so zurückschaue? Und welches Urteil fälle ich darüber? Ja, ich bin da relativ kalt, muss ich sagen. Ja, danke schon. Nicht gefühlskalt, aber ich bin da kalt. Ich bin da sehr, ein Egoist. Sehr sachlich eingestellt. Nee. Ein Egoist. Egomane, ja. Wie du willst. Ja. Ein Egomane. Ja. Ja, Peter. So verläuft unser Gespräch. Wir kommen da zu keiner Lösung. Ich sag dir, dass ich das nicht gut finde, das so zu leben. Nichts gegen starke Persönlichkeiten und gegen einen harten Kerl. Aber du bist kein harter Kerl, weil du letztendlich nicht konsequent lebst. Finde ich. So, mein Lieber. Okay. Gut. Beenden wir es einfach mal an der Stelle. Wir haben uns ausgetauscht. Ja, ne? Können wir im Moment nicht machen. So sehe ich es auch. Du kannst mich nicht bekehren. Nein, das ist auch nicht meine Aufgabe. Du wolltest einfach nur meine Meinung hören, die habe ich dir gesagt. Und okay. So. Alles Gute. Gott mit dir, bleib gesund. Auf Wiederhören, vielen Dank. Ja, tschüss. Wiederschauen. Mehmet, 28, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Mehmet, du klingst aber traurig, stimmt das? Ja, ich bin es auch. Was ist los? Ich weiß seit 4 Wochen, dass ich HIV-positiv bin. Dass du HIV-positiv bist? Genau. Weißt du seit 4 Wochen? Mhm. Den Test habe ich im Oktober gemacht. Ist es auch einen normalen Test gemacht worden? Ist es hundertprozentig? Es ist hundertprozentig. Also die beiden Bestätigungstests wurden auch gemacht. Es war ein Schnelltest und da mussten ja Bestätigungstests gemacht werden. Die habe ich auch gemacht. Ja. Und ja, die waren positiv. Ich habe es nie gedacht, dass ich irgendwann mal sage, dass ich HIV-positiv bin, aber es ist wohl so. Bist du schwul? Ja. Ja. Warum sagst du das mit so einem Stöhner? Ja, ich bin Türke, ne? Ja. Mhm. Das birgt gewisse Schwierigkeiten dann. Genau. Meine Eltern wissen es nicht. Die wissen nicht, dass du schwul bist? Genau. Und die wissen auch nicht, dass du HIV-positiv bist? Nein, auf keinen Fall. Und also, es steht auch fest, ich habe mich bei meinen Geschwistern geoutet, dass ich schwul bin. Von der Diagnose weiß das im Moment noch keiner. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe leider nur noch 2. Mein Bruder ist im Juni verstorben. Der Bruder ist verstorben? In welchem Alter? Mit 33. Was war da geschehen? Also den offiziellen Grund weiß ich nur in der Familie. Er hat dieses Goldrausch, nennt sich das, er hat zu viel Drogen genommen. Ach so. Und hat 2 Kinder hinterlassen. Wie viel? 2 Kinder. 2 Kinder. Schlimmer Schlag für eure Familie. Genau, das auf jeden Fall. Die noch lebenden Geschwister, wie alt sind die? Mein ältester Bruder ist 40. Ja. Meine Schwester ist 30. Und denen hast du gesagt, dass du schwul bist? Genau. Und wie haben die reagiert? Also super. Also super. Super. Für die Verhältnisse, dass wir Türken sind, super. Auch dein Bruder? Ja. Mein ältester Bruder auf jeden Fall. Der steht hinter mir. Nochmal eine Frage zu der Infizierung. Weißt du, wie du es dir geholt hast? Wo? Bei wem? Wann? Nicht so ganz genau. Es kommen 3 Personen in Betracht. Alle 3 sind informiert und alle 3 sagen, dass die es nicht sind. Aber die haben auch Tests gemacht. Aber du hast ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Warum? Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir nicht beantworten. Leichtsinnigkeit. Schlimm, ne? Ja. Wo wir das alle wissen. Ja. Gerade in der schwulen Szene. Ja. Mhm. Aber jetzt ist es so. Genau, jetzt muss ich damit leben. Mhm. Ich habe seit 4 Jahren chronische Depressionen aufgrund dieses Doppellebens, den ich führe. Oder ich sage immer, die Suche nach dem authentischen Leben, Liebe von meinen Eltern. Das Problem ist, warum ich auch den Test gemacht habe. Ich muss heiraten. Du musst heiraten? Ja. Eine Frau? Ja. Wann? Wann? Im Sommer 2009. Das heißt, das ist so eine familienarrangierte Geschichte? Genau. Im Sommer nächsten Jahres? Im Sommer nächsten Jahres. Das Problem ist, dass wir aus tiefsten Anatolien kommen und dass bei uns Ehrenmorde die man so in Deutschland im Fernsehen hört, gang und gäbe es. Ehrenmorde. Wenn, was passiert? Erstmal, wenn die wissen, dass ich also positiv bin. Würden die dich umbringen? Ja. Wer jetzt? Die Familie der Frau, der zukünftigen Frau? Und und meine Verwandten in der Türkei. Zum Glück haben wir in Deutschland keine. Und das ist so, in der Türkei ist das so, bevor du standesamtlich heiratest, musst du so ein dieses ELISA-Test machen, ne? Was ist das, so eine Art Bluttest? Genau. Das muss man machen in der Türkei? Genau. Wusste ich doch gar nicht. Ja. Und dabei kommt das da wird auch auf HIV getestet? Genau. Das ist gang und gäbe in der Türkei? Ja. Ach. Und das Problem ist, dass das dann ja rauskommt, um das vorzubeugen, habe ich das in Deutschland gemacht. Diesen Test, um das... Genau. Ach so, und dadurch ist das zufällig rausgekommen? Genau. Ach so, du hattest gar nicht die Vermutung, sondern du... Genau. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, das ist das Problem. Diese Frau, die du heiraten sollst, kennst du die überhaupt schon? Ja. Ja. Ich habe die selber, also das heißt ausgesucht, man hat mir sie vorgestellt und... Wie oft hast du die bisher gesehen? 10, 15 Mal. Wie alt ist die? 23. Lebt die denn auch in Deutschland? Nein. Nee, die ist noch in der Türkei. Genau. Und wie findest du diese Frau? Sie ist attraktiv, ist sehr nett, ich verstehe mich super, ich mag sie auch, fühle mich auch hingezogen. Aber natürlich nicht in der Richtung. Ja, das glaube ich schon. Wie willst du dich denn jetzt verhalten, Mehmet? Du sitzt ja jetzt in einem unglaublichen Dilemma. Ja, also ja, das ist das Problem. Ich bin am Überlegen, das Problem ist, dass ich seit Jahren nicht weiß, was ich will. Ich lebe zwischen zwei Kulturen, das ist nun mal Fakt. Ja. Und bei uns ist das so, dass Familienleben sehr groß ist und ich habe die Sehnsucht, dazu zu gehören, in die türkische Kultur, aber auch in dem deutschen Kultur, wo ich aufgewachsen bin. Ja, und dann kommt noch deine schwule Identität dazu. Genau. Die ja dein eigentliches Ich ausmacht. Ja. Das bist du. Genau. So, und ein schwuler Mann kann keine Frau heiraten. Sollte keine Frau heiraten. Ja. Eigentlich nicht. Willst du denn diese Frau heiraten? Nach dem Tod meines Bruders, und ich bin sehr religiös, würde ich, also ich glaube an Gott, ist es so, dass die Sehnsucht nach einer Familie sehr groß geworden ist. Und ich glaube auch, dass ich den Druck deswegen auch nicht mehr ausgehalten habe. Mehmet, ich respektiere wirklich in höchstem Maße deinen Glauben. Aber ich glaube, dass du, so wie die Dinge sich jetzt darstellen, darfst du mit so einer Lüge in keine Ehe gehen. Also es ist ja, auf keinen Fall. Lass mich eben noch sagen, das habe ich vergessen. Es ist ja so komplex. Ja. Zum einen bin ich skeptisch diesen arrangierten Ehen gegenüber. Natürlich, weil ich glaube, dass das oftmals nicht die gute Grundlage ist für eine gute Beziehung. So. Das zweite ist, dass du schwul bist. Das dritte ist, dass du HIV-positiv bist. Wie willst du denn mit deiner Frau schlafen? Wenn du überhaupt mit deiner Frau schlafen könntest, wenn du Bock auf sie hättest, das geht alles nicht. Es geht nicht. Ich weiß es auch im Moment keine. Es gibt wahrscheinlich auch für deinen Fall keine tröstliche Lösung für dich. Ja. Es ist alles kompliziert, immer du dich auch verhalten wirst. Aber du darfst auf keinen Fall einen anderen Menschen da jetzt mit reinziehen. Du machst ja diese Frau auch unglücklich. Wenn du bist mit dem Herzen nicht dabei, du liebst, hast du auch einen Freund im Moment? Nein. Aber das kann ja schnell passieren. Ja. Das kann schnell passieren. So, du wärst mit dem Herzen bei einem anderen Menschen, bei einem Mann. Dann darfst du nicht in einer Ehe sein. Du kannst mit deiner Frau nicht schlafen, weil du sie im höchsten Maße gefährden würdest. Du meinst, wie gefährden? Mit der Ansteckung? Ja, natürlich, ja. Ja, also das Problem ist, als ich die Diagnose bekommen habe, wollte ich zwei Dinge wissen, ob ich jemanden angesteckt habe und welche Einschränkungen auf mich zukommen. Ja. Und ich kann heute zum Glück sagen, Ich glaube nicht, dass ich jemanden angesteckt habe. Das ist, ist ja schon mal sehr schön und sehr gut und ja. wunderbar. Aber und du darfst auch keinen einstecken. Das will ich auch nicht. Also damit könnte ich nicht leben. Ich könnte mit allem leben, aber nicht damit. So. Und ich werde das Mädchen auch nicht anstecken. Das ist mir, also das steht für mich fest. Ja, gut. Aber wenn wir es mal weiter denken, würde vielleicht auch das Mädchen oder die Frau irgendwann Kinder haben wollen. Ja. So, und dann würde die Frau sich fragen, warum schläfst du immer mit mir mit Kondomen? Ja, ich hatte so überlegt, Entschuldigung, aber ich hatte so überlegt vielleicht, also ich habe mich gefragt, welchen Informationsanspruch hat das Mädchen? Mhm. Sie muss auf jeden Fall vor der Ehe wissen, dass ich krank bin. Mhm. Sie muss als zweiter Punkt wissen, weil sie ja auch Einschränkungen hat, dass wir geschützten Sex lebenslänglich machen müssen. Und sie muss wissen, wenn wir uns Kinder wünschen, dass es nicht auf normalen Wege geht. Hm. So. Mehmet. Ob dann die Krankheit Katze oder Maus heißt, falls ich mich für die Ehe entscheide, verstehst du? Weißt du, der Schritt in diese Ehe ist eine fulminante Lüge. Mhm. Und ich glaube, dass du deinem Leben so wenig Gutes tust, wenn du dich darauf einlässt. Dein Leben sieht eigentlich, wenn du frei wärst, würde vollkommen anders aussehen. Verstehe mich bitte nicht miss, ich spreche nicht gegen deinen Glauben. Mhm. Ich respektiere deinen Glauben wirklich sehr, sehr. Aber dieser Weg ist falsch, den du da denkst. Denn du verstrickst dich immer mehr in immer neue, komplizierte Dinge. Ich weiß aber auch, mir ist durchaus bewusst, wenn du den Schritt nicht gehst, dass du dich auch in Dinge verstrickst. Aber mit dem anderen könnte ich besser leben. Mit Nicht-Heiraten, meine ich. Mit Nicht-Heiraten könntest du besser. Dann versuche doch, diese Ehe aus dem Weg zu gehen, wenn das irgendwie möglich ist. Du musst dich ja nicht outen als Schwul und auch nicht outen als HIV-positiv, um Gottes Willen, aber versuche erstmal diese Ehe zu blockieren. Ja, wenn das irgendwie geht. Ich weiß nicht, wie man das macht bei euch, wie das möglich wäre. Aber dass du auf jeden Fall da schon mal aus der Nummer raus wärst. Und alles Weitere muss sich dann finden. Es ist ja schon mal so wunderbar, dass dein Bruder und deine Schwester auf deiner Seite stehen. Was sagen die denn? Die kennen dann alles gut und können alles einschätzen. Das Problem ist, dass ich mich mit dieser Mädchen in den letzten Tagen nicht mehr so gut verstehe, wie ich mich verstanden habe. Das habe ich dann meiner Schwester erzählt. Mhm. Weil mir wichtig ist, dass sie zumindest hinter mir steht. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, auf keinen Fall, du hast schon Depressionen hinter dir und das will ich nicht. Und dann hat sie zu mir gesagt, mach das so, dass du dich dagegen wehrst. Wunderbar, sagt die Schwester. Das ist doch schon mal. Aber sie weiß nichts von der HIV-Positivität. Ich weiß, das hast du gerade gesagt, ja. Aber dennoch, auch das ist ja auch nochmal ein Argument. Du sagst, du leidest sowieso an Depressionen. Wahrscheinlich leidest du auch an Depressionen, weil du in so einem Spannungsfeld lebst. Zwischen Traditionen, zwischen Deutschland, zwischen deinem Schwulsein und so weiter. Mhm. Ich habe Sorge, wenn du dich in dieses hineinbegibst, mit der Eheschließung, dass du ein Jahr, ein halbes Jahr später wirklich komplett psychisch zusammenbrichst. Ich glaube, der Schritt, das sagt deine Schwester ja auch, ist erstmal gut, die Ehe zu vermeiden. Ja, und ich denke auch, wenn ich die erstmal vermeide, dann kann ich mich erst auch mit meiner Krankheit mich beschäftigen. So glaube ich es auch. Und auch. Das glaube ich auch. Im Übrigen weiß ich gar nicht, ob es müsste doch mittlerweile auch so bundesweit irgendwie Zusammenschlüsse geben von schwulen, türkischstämmigen Männern. Ja, das weiß ich nicht. So, das werden wir mal im Hintergrund jetzt rauskriegen. Gibt's bestimmt. Wenn vielleicht auch von den Zuschauern jemand da was weiß, bitte meldet uns das. Das wäre für dich jetzt sicher auch ein guter Anlaufpunkt, dass du damit mit Leuten sprichst, die genau deine Problematik kennen und wo man auch ganz, ganz diskret sprechen kann. Ja, das wäre super. Ich habe das Problem ist ja, dass viele oder in Deutschland immer die zwangsverheirateten Mädchen oder Frauen ins Gespräch kommen, aber es ist ja auch bei uns so, dass viele Männer auch darunter leiden. Ja, ich weiß. Habe ich ja auch schon gesprochen, Mehmet. Weiß ich. Ja, und jetzt habe ich auch irgendwas in einer Zeitschrift gelesen, dass es auch so Organisationen gibt. Da wollte ich mich auch jetzt mal wenden. Ja. Aber auf der anderen Seite Also, wir werden uns jetzt auch mal schlau machen. Wir kriegen sicher auch noch, ich bin sicher, Hinweise von unseren Zuschauern und Zuhörern. Und ich würde gerne jetzt das Gespräch hier auf dem Sender beenden, Mehmet. Ich habe dir jetzt so meine Einschätzung gesagt. Okay. Und wir melden uns aber auf jeden Fall gleich nochmal bei dir. Okay, alles klar. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute, wirklich danke. Von Herzen. Danke. Alles Gute, tschüss Mehmet. Und hier ist der Gerald. Nee, jetzt habe ich mich hier verdrückt. Hier ist er. Gerald, 47, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ja, Gerald, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Danke, dass ich durchgekommen bin. Gut. Gerald, um was geht es bei dir? Ja, es geht eigentlich um Trennung von meiner Frau. Ich bin also mehr oder weniger, wir sind ja getrennt. Seit 13. November sind wir wären wir verheiratet, 10 Jahre. Mhm. Und Und seid aber jetzt getrennt schon. Ja, wir sind jetzt getrennt, sie ist ausgezogen im Oktober. Ja. Und das Problem ist, sie hat sich verliebt in meinen besten Freund. Ach du lieber Himmel. Ja. Ja, und das ist das Problem. Habt ihr euch deshalb auch getrennt? War das die Ursache? Also aus ihrer Sicht mehr oder weniger, sagt sie nein, aber ich... Du glaubst ja. Wie lange läuft denn das mit den beiden schon? Laut meiner Vermutung ungefähr schon über ein Jahr. Oh, das ist hart und das ist bitter. Ja. Hast du mit deinem besten Freund darüber gesprochen? Nein, der hat mich noch nicht angesprochen darauf. Das Problem ist, die beiden sagen selber, dass sie beide füreinander Gefühle entwickelt haben. Ja. Und diese Gefühle aber auch nicht hätten stoppen können. Seit wann weißt du das? Meine Vermutung ging seit Anfang des Jahres, diesen Jahres. Hm. Und wie bist du auf die Vermutung gekommen? Durch diverse Äußerungen, durch diverse, Gegebenheiten, die meine Frau mir gegenüber gemacht hat. Es war zum Beispiel das so, dass sie... auf einer Feier war zum Beispiel, wo seine Frau auch war. Ja, ach, er ist auch verheiratet. Ist korrekt, ja. Ja. Und mehr oder weniger sie dann schon um 9:30 zu Hause war. Und meine Frau war dann für 3 Stunden noch verschollen war. Währenddessen sie zu Hause war, das Haus verlassen hatte. Aber wenn du schon so früh, also Anfang des Jahres, so gewisse Vermutungen hattest, es ist dein bester Freund, wieso hast du mit ihm nicht gesprochen darüber? Ihn nicht angesprochen, ihn dir nicht zur Brust genommen? Ja, ich habe also im April war das gewesen, da war die Kommunion seiner Tochter gewesen, weil wir haben, wir haben 2 Kinder und die Familie hat auch 2 Kinder in demselben Alter. Mhm. Und da habe ich ihn darauf angesprochen gehabt, das stimmt schon. Nur er hat dann abgeblockt und meine Frau hat dann auch abgeblockt und die lassen sich nicht irgendwie irgendwas anmerken. Aber mittlerweile bist du ganz sicher, dass es so ist? Auf jeden Fall. Woher kommt jetzt die Sicherheit? Hat sie es jetzt letztendlich doch gestanden? Nein, es ist so, dass unsere beiden Familien sind zusammen im Campingurlaub gefahren nach Spanien. Ja. Ja, und da habe ich es beide überrascht. Einmal bei einer Situation, wo sie beide sich geküsst haben. Ach so. Das andere war, wo beide aus einer Gemeinschaftsdusche kamen. Hm. Gemeinschaftlichen Duschen. Das war jetzt in diesem Sommer? Das war in diesem Sommer, ja, im Juli. Ja, und da hast du denn da nicht mal Tacheles mit dem Kerl geredet? Und mit ihr? Ich habe natürlich einen Aufstand gemacht, Jumina. Sag doch mal. Und was war da die Ausrede? Es wäre ja alles nicht so schlimm und es wäre ja alles nicht so, wie es dargestellt wurde. Und seine Frau hat davon alles überhaupt gar nichts mitbekommen, weil sie war eigentlich immer viel zu sehr beschäftigt mit den Kindern beziehungsweise deren Hund. Ja. Hast du denn dann mit der Frau von deinem Freund? Ja, habe ich. Und was sagt die? Ja, also ich wurde mehr oder weniger tituliert als Arschloch, sag ich jetzt mal ganz gut Deutsch, Entschuldigung. Auch von der Frau? Ja, von der Frau. Ach, die glaubte das auch nicht? Ja, die hat mir das dann nicht geglaubt. Und mehr oder weniger, wo es dann eben rausgekommen ist mit der Dusche, war es dann eben so, dass die Frau dann eben, mit meiner Frau dann eben Tacheles geredet hat, gesagt, also du hast mit meinen Gefühlen gespielt und hast meine Gefühle verletzt und das werde ich nie vergessen. Aha. Aber mittlerweile ist es so, dass seine Frau mit meiner Frau wieder den Teppich der Harmonie drüber macht. Ach. Und dann Kaffee trinken und sonstige Sachen wie man wieder macht. Also, deine Frau ist mit dem besten Freund nicht zusammen im Moment. Das ist richtig, aber meine Frau wohnt ungefähr 200 Meter von ihm entfernt. Da läuft irgendwas zwischen den beiden, die sind nicht zusammen und die Frau von dem besten Freund, die ignoriert das, warum auch immer. Ja, die, ich denke mal, sie spielt es runter, sag ich jetzt mal so. So, ja, und du? Also, meine Frau, sie hat immer gesagt, es geht um die Kinder. Weil wenn es um Kinderbetreuung geht, dann ist die Familie eingespannt, während meine Frau eingespannt ist, wenn so, die Kinder dann... So, jetzt du. Jetzt sitzt du da alleine, die Frau ist weg, die Frau hat dir auf der Nase rumgetanzt. Ja. Und der beste Freund auch, was gleichermaßen schlimm ist, finde ich. Also mein Freund Gulle, Domian, ich muss noch dazu sagen, also wir beide, mein Freund und ich, wir hatten ein mobiles Puppentheater. Das heißt, wir haben ein Kasper-Theater gehabt, wo wir auf Fahrfesten aufgetreten sind, wo wir auf Kinderfesten aufgetreten sind, Kindergeburtstage. Das lief alles wunderbar alles. Nur habe ich mittlerweile, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er das ausgenutzt, um Kontakt zu meiner Frau zu bekommen. Ne? Ja, ich verstehe. Umso größer ist ja die Verletzung. Das meinte ich gerade damit. Ja, das, wie geht es dir denn jetzt mit und in dieser Situation? Ja, eigentlich... Ich muss auf gut Deutsch sagen, beschissen, ne? Weil wir haben vor 2 Jahren das Elternhaus übernommen. Mein Vater ist 2005 verstorben, leider. Ja. Und wir haben das Haus hier sehr gut gestaltet. Meine Frau ist Schauwerbegestalterin. Und wenn man hier ins Haus reinkommt, dann sieht man ihre Handschrift. Ne? Und jetzt sitzt du da alleine im Haus. Jetzt bin ich natürlich alleine. Ne? Liebst du denn deine Frau noch? Sehr. Sehr? Ja. Obwohl und trotz allem, was sie dir angetan hat? Ja, das komisch, ich weiß. Das ist das Schwere. Schwer zu verstehen. Hat sie denn zu dir, als sie dann ausgezogen ist, ich meine, das ist ja schon ein großer Schritt, wenn man dann auszieht, die Kinder sind mit ihr gegangen wahrscheinlich. Richtig. Ja. Hat sie denn so für sich definitiv die Ehe beendet? Hat sie gesagt, dass sie nicht mehr will, dass sie dich nicht mehr liebt? Also wir trennen uns und im Moment läuft es so über Anwälte. Das heißt also, dass ich hatte im Vorfeld auch schon einen Anwalt gehabt, rein zur Beratung. Und sie hat einen Anwalt eingeschaltet, um zu fordern schon. Um das Auto zu fordern, um Geld zu fordern. Also ist die Sache für sie abgeschlossen, ja, emotional zumindest. Genau, richtig. Das ist ja doppelt schmerzlich für dich. Ja, richtig, genau. Aber andererseits kann sowas ja auch vielleicht einem ein bisschen helfen. Gut, man ist traurig, man trauert vielleicht der schönen Zeit auch nach, die man zusammen hatte. Ja. Aber sie stellt dich ja vor Fakten. Und sie verhält sich nicht so wie ein Mensch, den man noch lieben sollte und könnte. Das ist richtig. Normalerweise könnte ich auch sagen, ich beende das Thema und gut ist. Ne? Aber selbst die Kinder sagen ja auch schon, warum? Also die Kinder sagen ja schon, wenn wir Kinder uns streiten, dann sagt ihr Eltern immer, also ihr vertragt euch jetzt und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und warum könnt ihr Erwachsene das nicht machen? Ja, aber so einfach, das ist das Kinderdenken. So einfach ist ja die Welt leider nicht. Nein, das ist leider so. Wenn sie nicht will und wenn sie keine Gefühle mehr hat für dich, und das scheint ja der Fall zu sein, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ne? Ja gut, aber... Ich meine, das Einzige, was du noch tun kannst, wenn du Hoffnung hast, glaube ich, in so einem Fall, dass man sich erstmal passiv verhält... Ja. Dass man gar nicht groß etwas unternimmt. Ja. Dass man sich korrekt verhält auch. Ja. Bloß jetzt nicht irgendein so ein Rosenkrieg anfängt. Ja. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendetwas geschieht, dass sie doch nochmal einen Schritt auf dich zumacht. Ja, ich habe ja auch gesagt, also lass ihn in Ruhe. Er hat seine Familie. Ich habe keine mehr. Dieses Ausziehen, gab es da, also bevor sie ausgezogen ist, gab es da nochmal einen richtigen großen Streit zwischen euch beiden? Nein, eigentlich weniger, weil ich habe immer versucht, das Ganze zu schlichten und eigentlich auf eine gute Basis zu bringen. Ah ja, also du warst immer derjenige, der noch Signale ausgesandt hat, ich möchte und lass es uns versuchen und genau, so. Genau, das habe ich versucht. Gerald, klingt nicht gut, nicht gut, wirklich nicht. Ich kann es dir nicht anders sagen, ich würde es dir lieber anders sagen, aber es klingt nicht gut. Nee, ist auch so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich leide unter dieser Trennung. Ne? Ja, natürlich. Mein Gott, ihr habt eine Familie seit 10 Jahren zusammen und du bist erst seit Oktober, seid ja erst getrennt und dann mit dem besten Freund. Das ist natürlich Horror. Das dauert auch eine Weile, immer da einigermaßen drüber. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Sonntagabende sind ganz schlimm. Da bringst du die Kinder dann zu ihr in eine andere Stadt. Ja. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann kann ich also mehr oder weniger den ganzen Abend dann erstmal nicht in die Kinderzimmer gehen, weil Das ist grausam. Glaube ich. Ja. Gerald, meine Sendung geht zu Ende. Ja, wir rufen dich aber gleich nochmal an. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Ja, ich leg auf. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik war Malte E-Mails und ich wünsche euch jetzt ein tolles, angenehmes, schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Nacht. Bis dahin, tschüss.